Zum 71. Jahrestag der Befreiung des Vaterlandes und zum Sonnenguntag fanden am 3. August in der bulgarischen Stadt Radonebo eine koreanische Foto-, Bücher- und Kunstausstellung und ein Festmeeting sowie in Wien, Österreich ein Vortrag statt. An der Stirnwand des Ausstellungsplatzes hingen die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. Die Redner betonten, Kim Il-sung habe die koreanische revolutionäre Volksarmee gegründet, den schwierigen antijapanischen bewaffneten Kampf zum Sieg geführt und das Vaterland befreit. Kim Jong-il habe am 25. August 1960 die 105. Seoul Panzergarde-Division Dugyongsu besucht und damit seine Führung der Sonnenrevolution begonnen. Seiner Sonnenpolitik sei es zu verdanken, dass die TVRK als eine würdevolle Atommacht und ein Staat, der Erdsatelliten herstellt und startet, ihre Macht demonstrieren könne.